Yeah, nigga, flex, nigga, flex, nigga, flex, nigga, yeah. Loose local gang member. Yeah. Doch sie wissen nicht, reden hinterm Rücken, lachen ins Gesicht. Pussy Niggas mit verhalten, Bitch, guck sie labern und machen am Ende nix. Puh, lass deine Hunde blicke, sie beneiden, Lucy, guck sie drum, ich stiche. Straßen-Nigger, Block-Nigger, kaputte Seele wegen zu viel Licker. Flus, Go-Up Gang, Flex, Flus, Go-Up Gang, Flex. Sachen machen wegen schnelles Geld, Flus, Go-Up Gang. Niro, Rolex, Day-Date, stimm den Laden für Designer. Flex, machen für Benz, Daimler, Niro, Mulatto, Straight Rider. Blocker, so wie ich, Flex, keiner. Toys im Bar, Go-Up Gang, alles normal, Go-Up Gang. Nicht wieder mal, Go-Up Gang, machen Mula. Go-Up Gang, Toys im Bar, Go-Up Gang, alles normal, Go-Up Gang, nicht wieder mal, Go-Up Gang, machen Mula. Blocke, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang, Money, Money, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang, Money, Money, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang, Money, Money, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang, Money, Money, Toys im Bar, Go-Up Gang, alles normal, Go-Up Gang, nicht wieder mal, Go-Up Gang, machen Mula. Toys im Bar, Go-Up Gang, alles normal, Go-Up Gang, nicht wieder mal, Go-Up Gang, machen Mula. Blocke! Was für Rabeneltern, Bratan, die sind Rabenkinder. Jetzt ist Derby bitter, Überfall mit Kabelbinder. Kalte Sommer, heiße Winter, Benz, Mercedes vollgetankt. Der Bra ist im Kopf zu krank, alle meine Feinde sind Schockzustand. Bratan, pardon, roll in Bugatti Veyron. Fresse Beton, fick noch ne Olle und mach noch nen Song. Alles auf locker, bewege mich wie ein Roboter. Bewege mich nur wie der Schotter, der Bra will ein Benz, kein Honda, ja. Ghetto Rap Masari, Ghetto Rap Masari. Ja, Kolleg, ja, ich komme, Luciano. Ghetto Rap Masari, Ghetto Rap Masari. Bra, wir tragen Gucci und kein Carlo. Block, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang. Money, Money, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang. Money, Money, Go-Up Gang, Nero, Go-Up Gang.